So, einen entzückend schönen guten Abend. Ich begrüße euch ausnahmsweise mal herzlich zur Bundesvorstandssitzung am 22.03.2018. Es ist 20 Uhr und eine Minute. Wir hängen ein bisschen dank meines Rechners, der heute auch mal wieder ein bisschen zicken wollte, aber das lassen wir ihm einfach mal. Und dann fangen wir gleich mal an. So, eröffnet habe ich um 20 Uhr. Anwesend sind alle bis auf Dorle, die ist entschuldigt, will heißen, beschlussfähig sind wir. Ja, dann haben wir das letzte Mal ja auch ein Protokoll geschrieben. Da bitte ich jetzt um Genehmigung des letzten Protokolls. Einige Kollegen haben sich ja schon eingetragen. Und wenn wir jetzt noch so ein, zwei sich eintragen, dann ist das auch genehmigt. Jo, damit sind wir dann auch schon beim Top 2. Die nächste Bundesvorstandssitzung wird stattfinden am Donnerstag, dem 5.04.2018 um 20 Uhr hier im NRW Mumble. Damit sind wir dann auch schon bei Top 3, nämlich dem Bericht des Vorstandes. Carsten, möchtest du selber oder soll ich es für dich vorlesen? Ja, nee, vielen Dank, das mache ich schon noch. Ganz unten der Punkt krank, deswegen hatte ich Astrid auch gebeten, bitte hier den Sprechpart zu übernehmen. Ansonsten war ich beim Stammtisch Hannover, habe eine Vorstandssitzung in Hannover gehabt, ein bisschen Ticketbearbeitung und etwas Rechtliches. Wenn Fragen sind, dann raus damit bitte. Ja, das hört sich jetzt nicht so an, als ob es Fragen gäbe. Dann bedanke ich mich bei dir sehr herzlich und gebe weiter an Sibolino. Ja, bei mir war es eigentlich in letzter Zeit Business as usual, muss ich sagen. Diesmal nichts Großes, der allgemeine übliche Wahnsinn. Ich habe angefangen, den P-Shop-Bericht zu schreiben, wo wir ja einen Bericht schulden zum nächsten Parteitag gemeinsam mit der Petra. Wir haben uns auch nochmal dann überlegt, eine aktuelle Frage zu verschicken mit Fragen dazu. Vom Gordon nichts kam, aber mittlerweile haben wir da auch selber was. Das heißt, es gibt da was auch direkt vom P-Shop, was ich eigentlich sehr hilfreich finde, oder eine Möglichkeit, die bisher nicht genutzt wurden. Und ansonsten habe ich Kontakte zu Piraten gehalten und habe unter Umständen, habe unter anderem halt eben auch mit der Julia gesprochen, wie es aussieht für die Aufstellungsversammlung, um da zu hören. Das war ganz interessant und hilfreich. Jo, erstmal vielen Dank und dann habe ich den Danny am Mikro. Was gibt's? Abend. Zum P-Shop hätte ich zwei Fragen. Ist da in Planung irgendwie innerhalb dieses Jahres noch irgendwelche neuen Verkaufskampagnen, Produkte zu bringen, die besonders hervorstechen, oder ein neues T-Shirt, was auch immer? Und der zweite Teil: Wie sieht's aus mit Produkten, die in direkter Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden sollen? Also gibt's da 1, 2, 3, 4 Produkte, die zum Beispiel mal über Twitter-Account und so weiter beworben werden sollten? Die Aufgabe dafür liegt vollständig bei Gordon. Das ist ja als freies und vorstandsunabhängiges, Betreiben ursprünglich geplant, so wie es ja hier und da in der Partei immer wieder Bestrebungen gibt, das den Vorstand da rauszuhalten. Die Möglichkeiten des Vorstands selber in Bezug auf die Produktplanung sind lediglich ein Veto innerhalb der nächsten 4 Wochen. Also wenn da was geplant ist, ist Gordon der Ansprechpartner. Wir geben das natürlich gerne weiter und halten das auch für sinnvoll. Die Erfahrung, die Petra und ich gemacht haben, ist, dass es nicht einfach ist, zeitnahe Antworten zu bekommen, weil eine gewisse Arbeitslast da vorliegt. Deswegen ist das ein möglicher Grund, warum vielleicht nicht sofort geantwortet wird. Aber ich finde das sowohl sinnvoll, die Produkte angemessen zu bewerben, als auch über relevante Produkte nachzudenken, die den Zweck des P-Shop in der Partei erfüllen. Genau, und du kannst das, ich kann das sehr gerne weitergeben. Und ja, wie zeitnah wir dir da was zu sagen können, das weiß ich nie vorher. Das kommt immer ganz drauf an, auf die Situation. Aber ja, versuchen können wir es gerne. Und dann würdest du irgendwann demnächst was davon hören. Wann, wie gesagt, kann ich nicht versprechen. Und kurze Ergänzung noch. Ich weiß, der Gordon wäre sehr glücklich, wenn da Vorlagen für irgendwelche Sachen auch kommen. Also gerade so im Bereich mal allgemeiner Flyer oder sowas. Wenn da brauchbare Vorlagen kommen, wäre bestimmt sehr dankbar. Darf ich da noch was zu sagen? Aber selbstverständlich. Ja, die Sache ist, wir bräuchten dann irgendeine Kommunikationsebene zwischen Gordon und Öffentlichkeitsarbeit, wo der einerseits sagen kann, ich bräuchte Input für das und das und wir andererseits halt auch die Infos von ihm bekommen, welche Sachen beworben werden sollten. Welche Wege hast du denn bisher versucht, die nicht geklappt haben, wo wir als Forscher unterstützen können? Bitte, es war ein bisschen leiser. Welche Wege hast du bisher schon versucht, die nicht ganz geklappt haben, wo wir unterstützen können? Es geht nicht darum, für mich diesen Kontakt herzustellen. Ich weiß, wie ich den Gordon erreiche oder wie ich halt versuchen kann, ihn zu erreichen. Was ich hier vermisse, ist eine institutionalisierte Kommunikation. So zum Beispiel einmal im Monat kommt der Gordon bei der ÖA vorbei und sagt, hier, ich habe da die coolen neuen Sticker, ich habe das neue T-Shirt, haut das mal über den Twitter-Account oder sowas. Ich kann mich jetzt hier nur wiederholen, dass wir als Vorstand oder zumindest seit wir den Job machen oder Petra auch mehrfach das angesprochen hat, dass Gordon verschiedene Möglichkeiten hat, die Mitglieder der Partei, sowohl in der Partei als auch außerhalb anzusprechen und hier gerne auf Ressourcen zurückgreifen kann und wir da unterstützend sind. Letzten Endes, genau wie du sagst, ist es Gordon, der weiß, was da läuft und was geht und was er da vermarkten möchte. Und wir können das nur anregen, wir können hier nicht den Bock zum Jagd tragen. Wir können scheuchen, so gut wir können, sind darauf angewiesen, dass die Leute dann die E-Mails auch lesen. Aber ich glaube, dass Gordon schon irgendwie auch ein Interesse hat, das selber zu vermarkten. Da würde ich eben ihn ansprechen. Und wie gesagt, das obliegt ihm. Als Vorstand sind wir hier gar nicht berechtigt einzugreifen. Das ist eben so gewollt, dass der Vorstand hier die Möglichkeit und Macht in Anführungsstrichen nicht hat. Und ich denke, das ist eine natürliche Konsequenz, dass dann der korrekte Ansprechpartner eben auch der Gordon ist. Und den Weg bitte ich einzuhalten, wenn das eben so entschieden wurde. Wir können aber gerne beim kommenden DPT einen Antrag, wenn es den Wunsch gibt, das rückgängig machen, falls es so nicht funktioniert. Okay. Gut, dann würde ich aber auch mal sagen, haben wir das Thema P-Shop auch abgefrühstückt. Bedanke mich ganz herzlich bei dir, Sebolino, für die Auskünfte und auch bei Petra und gebe weiter an Lilly. Ja, ich habe mich wieder um meine Presse gekümmert, sowohl in der Personalsuche als auch mit den Presseveröffentlichungen. Wir haben vor, Schulungen anzubieten, für die, die Interesse haben, sich darin fortzubilden, sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Ich habe mich aber auch wieder um unsere juristische Arbeitsrechtspflege, die wir da gerade an der Backe hängen haben, gekümmert. Da ist ja im Moment viel los. Außerdem Kontakte gepflegt, sowohl neue als auch alte. Sprich, war gestern auf Einladung von Die Partei in Brüssel. Und wir haben mal so ein bisschen ausgelotet, ob eine Zusammenarbeit denkbar wäre, wenn ja, auf welchen Ebenen. Da wird, je nachdem, was wir da vielleicht andenken, auf jeden Fall nicht wie die letzten Male im Nachhinein, sondern im Vorfeld informiert werden, sodass wir da auch einen breiteren Beteiligungsprozess anstoßen können. Außerdem war wieder das Alltagsgeschäft los und dann ging es natürlich noch mit der Programmkonferenz vor, Nachbereitung etc. Jo, gibt es von eurer Seite Fragen dazu? Ich sehe Danny am Mikrofon stehen. Abend, zum Zweiten. Inwiefern wird noch über dieses Treffen eine weitere Information stattfinden? Am Montag in der Redaktionskonferenz habe ich davon nichts gehört. Wird es dann noch einen Beitrag auf der Bundeswebseite oder ein Anschreiben an die Mitglieder geben, wenn es da so eine, wie auch immer, geartete Kooperation geben wird? Also sollten aus den sehr informellen Gesprächen, also die insofern informell waren, weil es halt wirklich ein, sag ich jetzt mal, Abend war mit einer Veranstaltung mit Nico Semsrott und wir da halt am Rande die Möglichkeit genutzt haben, uns einfach mal kennenzulernen und zu besprechen, sollte daraus was sachlich Faktisches hervorgehen, auf jeden Fall. Insofern habe ich da jetzt auch in der Sitzung nicht zu berichtet, weil ich im Vorhinein schlecht zu etwas berichten kann, von dem ich noch gar nicht weiß, was da überhaupt Phase ist. Und das habe ich ja jetzt gerade gesagt, wenn was kommt, dann gibt es einen breiten Beteiligungsprozess, so dass sich dann in dem Fall auch niemand mehr überfahren fühlt. Das war ja die letzten Male immer ein bisschen das Problem. Das habe ich auch so kommuniziert, dass es bei uns da Vorbehalte gibt auf diese Art und Weise und dass wir, wenn wir was Konkretes andenken sollten, dass wir das eben etwas feinfühliger machen müssen. Auf jeden Fall ist jedenfalls meine Sicht. Okay, dann habe ich den Darkstar. Hallo Lilly. Du hast gesagt, da gibt es so eine Art Mentoring-Programm. Ich vermute mal, das bezieht sich auf diese Programmkonferenzen in Kassel. Und meine Frage wäre, werden die Mentoren von euch bestimmt oder setzt ihr nur die Themen und sozusagen da können Leute hinkommen, die was mitgebracht haben für andere oder muss man sich da bewerben oder kann man das irgendwo auf der Website eintragen? Nee, es ging um die Presseschulungen. Es ist ja festgestellt worden, dass irgendwie unterschiedliche Wissensstände, was bestimmte Sachen betrifft, was weiß ich, wie schreibe ich eine Pressemitteilung, was ist pressemitteilungsrelevant, wie spreche ich die Presse an oder auch wie schreibe ich einen guten Text oder so Sachen oder auch Lektorat, was genau ist da eigentlich zu tun, dass es da so ganz unterschiedliche Wissensstände gibt und um das einfach mal sozusagen auf ein Level zu kriegen, damit dann eben auch alle Bescheid wissen, wenn gesagt wird, Lektorat steht an, wie Lektorat aussieht, da geht's die Schulung. Wer das dann machen wird, kann, soll, wen wir dazu überredet kriegen, weil das ist ja auch eine Frage, wir können uns da einfach niemanden leisten, der dafür Geld verlangen wird. Also werde ich dazu sehen, dass wir dann Leute ansprechen, die das vielleicht einfach netterweise aus lauter Gütigkeit für uns tun. Im Notfall werde ich versuchen, irgendwie selber was zusammenzustellen, dass wir uns dann zusammensetzen können. Auf der Pressemailingliste kam ja auch die Frage, ob das online oder offline stattfindet. Das müssen wir dann sehen, je nach Format, je nach Zeit. Wir haben ja durch die Programmkonferenzen zumindest die Möglichkeit, uns am Rande derer zusammenzusetzen, wenn das gewünscht ist. Die haben wir sonst nicht so, diese Möglichkeit. Ansonsten eben online. Okay. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Lilly. Dann bin ich selber dran. Ich hatte das Mampel am Montag jetzt, die Arbeitssitzung, Team Polgef, Programmkonferenz und außerdem war ich krank. Mehr ist also von mir auch nicht zu berichten. Hat jemand Fragen? Wie geht's dir? Ach, frag mich nicht. Du hast gefragt, ob jemand fragen hat. Ja, wird. Okay, wenn sonst niemand Fragen hat, gebe ich jetzt weiter an Lothar. Ja, hallo. Erstmal wieder die Finanzkennzahlen. Wir haben Kontostände in Höhe von 588.000 Euro. Dem stehen gegenüber Verbindlichkeiten in Höhe von 157.000 Euro. Wer das mal so mit den Zahlen der letzten Bufo-Sitzung vergleicht, wird feststellen, dass da plötzlich einiges niedriger ist. Das liegt daran, dass zum einen die Beitragsanteile jetzt mal wieder verteilt worden sind an die ganzen Gliederungen und zum anderen der Länderfinanzausgleich mit der Parteienfinanzierung ist an die Landesverbände verteilt. Das heißt, da sind wir jetzt wieder einigermaßen auf dem aktuellen Stand. Ja, was ist ansonsten gewesen? Ich war auf dem Verwaltungstreffen in Kassel am Vorabend. Dazu ist mit ein bisschen Hilfe aus Bayern und Thüringen sind Zuwendungsbestätigungen eingetütet worden. Die sind jetzt auch verschickt, müssten inzwischen da sein. Im Protokollpad steht Link aufs Vorstandportal drin, wo erläutert ist, wer alles bekommen hat. Also so als Hintergrund für kleinere Beträge akzeptiert das Finanzamt ja den Kontoauszug oder sonstige Buchungsbestätigung der Bank als Nachweis. Deshalb haben wir nicht an jeden Zahler eine verschickt, sondern erst ab bestimmten Grenzen. Ja, ansonsten, was war sonst noch? Auch so die üblichen Mumble-Runden mit Beitrittskon und Schatzmeisterrunde. Wenn Fragen sind, raus damit. Ich würde mal vermuten, dass wir uns in so einer Downsizing-Phase befinden, durch das Ausscheiden aus den Landtagen. Und da wäre meine Frage, ob wir mit den diversen laufenden Ausgaben, die sich die Piraten so angewöhnt hatten, eigentlich da mitkommen, dass wir sagen, im Großen und Ganzen passt es, oder haben wir noch ein Problem, dass wir zu viel ausgeben? Es wird jetzt weniger werden, immer mehr. Es hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie dann die EU-Wahl ausgeht. Das wird nochmal ein großer Schritt. Bayern und Hessen wäre schön, wenn es auch über die 1% kommt, damit wir es haben. Aber das wäre noch keine, finanztechnisch wäre das noch keine Katastrophe, wenn das ist. Die EU-Wahl wäre sehr schön, wenn da was kommt. Ansonsten hängen wir nach wie vor an der relativen Obergrenze. Die wird dafür sorgen, dass wir die Parteienfinanzierung, der Bescheid, der im nächsten Jahr kommt, vermutlich nochmal 30% niedriger sein wird als in diesem Jahr. So als grobe Schätzung. Das heißt, wir müssen auch zusehen, dass wir entsprechend Kosten reduzieren. Da sind auch schon Überlegungen im Gange, zum Beispiel, dass Ticketsysteme bundesweit zentralisiert werden, dass wir das an einer Stelle machen. Solche Sachen, und da werden wir dann zusehen, müssen wir zusehen bundesweit, dass wir da auf die Reihe kommen. Aber von der Pleite bedroht sind wir noch nicht. Okay, Danny? Hi. Wie sieht's denn aus mit Bemühungen? Ich weiß, das ist nicht dein, aber da bist du nicht auf 1, aber die Dorothea ist leider nicht da, also frage ich dich mal als 2 auf der Position. Wie sieht's denn aus mit Fundraising, Geldbeschaffung in jedweder Form? Ob das jetzt das Crowdfunding ist oder ob das das Ansprechen von Unternehmen ist, was tun wir da? Was könnten wir da tun? Gibt's da irgendwelche Pläne? Also ich habe es schon mal immer wieder angesprochen. Leider bin ich da so ein bisschen auch auf Granit gestoßen. Gerade so um Gelder werben ist ein wesentlicher Teil der Öffentlichkeitsarbeit. Dort ist die Schnittstelle zu dem, was nach außen geht. Dort muss dafür gesorgt werden, dass immer wieder bekannt gemacht wird, dass wir Gelder sammeln, wofür wir Gelder sammeln. Es war mal so ein bisschen schon mal da, dass in den Artikeln was drin stand. Das ist leider wieder eingeschlafen. Das ist so das Wesentliche. Ich meine, Unternehmen ansprechen, warum sollten die uns in unserer jetzigen Situation Geld geben? Zumal wir ja so ein bisschen das Problem haben, also was heißt Problem? Wir sind da ja entsprechend unserem Programm, unserer Einstellung her unterwegs, sprich Spenden ab 1000 Euro werden veröffentlicht. Das ist nicht unbedingt Sachen, die so Unternehmen, die in unserem Kernthemenbereich tätig sind, unbedingt wünschen. Außerdem haben wir momentan relativ wenig Einfluss, das müssen wir sehen. Da sind eher so die Spendensammlungen, die Richtung Privatmenschen gehen, erfolgreich. Aber wie gesagt, da muss von der Öffentlichkeitsarbeit auch ein bisschen mehr kommen. Jo, sagst du? Wir sind ja mal angetreten, um Lobbyismus, Korruption und Vetternwirtschaft zu bekämpfen. Und von daher fände ich es tatsächlich geraten, dass wir uns beim Werben um Unternehmensspenden so ein bisschen zurückhalten, weil das kein gutes Licht auf uns wirkt. Ne? Die Frage ist ja, was könnten wir anbieten? Unternehmen sind gewinnorientiert per Definition. Und wenn wir jetzt sagen, dafür kriegt er nachher Geschenke, machen wir uns angreifbar. Also wäre es an sich gut, wie du vorgeschlagen hast, das würde ich gerne unterstützen. Gute Pressearbeit, gute Angebote für unsere Kunden, sozusagen, für unsere Mitglieder. dass sie sich freuen, dass sie hier 48 Euro einspenden können und dann versuchen, einen erstklassigen Verein aufzubauen. Fände ich wirklich klüger, als dass wir versuchen, sozusagen uns bei irgendwelchen Firmen einzuschleimen, wie auch immer man das dann tun würde. Weil im besten Fall lassen wir es aus, im schlimmsten Fall fangen sie auch noch an, uns mit Geld zu schmieren. Das bringt nichts. Jo, danke für den Input. Danny, wolltest du noch was sagen? Ja, also, wenn wir einen Anhang an unsere Artikel als Hauptvehikel verwenden, um irgendwelche Mittel einzutreiben, dann müssen wir die Schlagzahl dieser Artikel sehr, sehr, sehr weit erhöhen und auch die qualitative Zuarbeit, das bedeutet zum Beispiel Gestaltung von Bildmaterial muss darauf ausgelegt sein. Also und ich würde mir wünschen, wenn außer diesem Ansatz noch weitere Konzepte, wenn sie Unternehmensspenden nicht sein sollen, dann zumindest eine Spendenkampagne, die auch wie auch immer geartet ist, um halt diese Gelder einzuwerben. Ja, da bedanke ich mich bei dir jetzt sehr für diesen Input. Dann hätte ich jetzt Bastian am Mikro. Ja, schönen guten Abend. Ich müsste auch mal kurz ergänzen. Ich weiß immer nicht, vom Unternehmensspenden bzw. Unternehmenssponsoring, das ist besser, weil Spende für ein Unternehmen extrem steuerschädlich ist, warum das immer so negativ konnotiert wird. Ich finde es auch nicht so gut, dass man dann, wenn man schon nicht unerhebliche Gelder bekommt, dann auch sich sehr kontraproduktiv verhält, dass die Gelder zukünftig ausbleiben. Vielleicht sollte man da auch über einen Gesinnungswechsel, hätte ich beinahe gesagt, nachdenken, weil es letztendlich sich ja dann auch in der Kasse bemerkbar macht. Es gibt Möglichkeiten, das haben wir schon gezeigt. Und es gibt auch Unternehmen insgesamt, auch freischaffende Selbstständige, die das ganz gut tatsächlich bei uns unterbringen können, ihr Engagement auf finanzieller Art, die vielleicht nicht so viel Zeit haben. Da muss man aber tatsächlich mal ehrlich sein, wie man es denn gerne hätte. Und da, sage ich mal, sind wir nicht gut aufgestellt. Jo, vielen Dank. Sebolino, du wolltest noch was sagen. Ich habe das schon gesehen. Eine kurze Frage zum, was Danny meinte, mit der erhöhten Schlagzahl der Artikel. Das erschließt sich mir nicht ganz, wieso man beispielsweise so einen Textblock hier, wir freuen uns über Spenden, nur bei einer großen Menge Anzahl von Beiträgen unterbringen kann und nicht auch bei einer geringeren Zahl, so wie es jetzt ist, so wie du es ja beschrieben hast. Das ist ja eigentlich zahlenunabhängig gedacht. Ja, Leute, ich finde, wir entfernen uns jetzt langsam, aber sicher doch ein bisschen von dem Thema Bericht des Bundesschatzmeisters. Ich lasse jetzt das von Danny noch zu und danach gehen wir bitte weiter. Das kann ich kurz erklären. Wenn du dir unterschiedliche Zeitungen oder auch sowas in Netzpolitik anschaust, solche Blogs, die brauchen halt eine bestimmte Schlagzahl an Artikeln, um das nötige Echo zu bekommen, um dann im Gegenzug in ihr Werbefeld hier bitte spenden, bei möglichst vielen Menschen sichtbar zu machen. Wenn wir nur eine geringe Schlagzahl haben, dann sind die Algorithmen im Internet nicht so gütig, dass sie dann die wenigen Artikel extra hochjubeln, sondern das sind dann halt einfach nur wenige Artikel. Ja, da danke ich dir jetzt auch für diesen Kommentar und die kleine Erklärung dazu. Dorle ist heute nicht da, die ist entschuldigt. Damit wären wir bei Thomas. Ja, wunderschönen guten Abend. Ich fange wieder an mit den Mitgliederzahlen. Wir haben noch 9.669 Mitglieder. Davon sind 3.672 stimmberechtigt und 59 schwebende Mitglieder. Ja, ansonsten war ich natürlich auch auf dem Verwaltungstreffen in Kassel. Ich sag mal so, wir haben Anfänge gemacht, was die IT betrifft. Der Rest, Schatzmeister GNCX, lief soweit wie immer ganz gut. Gab keine größeren Komplikationen, auch Sachen, die vorher so ein bisschen strittig waren, konnten meines Erachtens annähernd geklärt werden oder gut geklärt werden. Ja, und ansonsten, ja, die diverse Mumble-Sitzungen zu sämtlichen Themen, also Mitglieder, Verwaltung und Arbeitssitzungen und irgendwas mit Recht und auch alles Mögliche, was da so rumkraucht. Dankeschön. Ich danke dir. Gibt es dazu Fragen? Das hört sich nicht so an. Dann sind wir bei Tobias, bitte. Ja, hallo. Ich war an beiden Wochenenden im Pirateneinsatz. Erst bei der Programmkonferenz in Kassel. Das war eine ganz nette Veranstaltung. Ich habe mir da ein bisschen unser Netzpolitikkapitel angeschaut und ich kann das nur empfehlen, dass ihr auch beim nächsten Mal vorbeikommt. Wäre dann sicher auch noch interessanter, wenn mehr Leute kommen. Das Verwaltungstreffen war dann letztes Wochenende. Da habe ich mich vorwiegend in der IT-Gruppe aufgehalten. Wir haben uns da vor allem Gedanken gemacht, wie wir jetzt mit der, sagen wir mal, schrumpfenden Personalausstattung in der Partei zurechtkommen in Sachen Administratoren. Also der Plan ist, wie Lothar schon gesagt hat, immer mehr Systeme zusammenzulegen, weil wir es einfach nicht mehr schaffen, alles parallel in Landesverbänden zu betreiben, und das ist auch an vielen Stellen einfach Verschwendung. Da war ich noch bei der Arbeitssitzung des Bufos natürlich, und das andere große Thema die letzten zwei Wochen war Discourse. Die Datenschutzunterlagen sind jetzt beim DSB. Da habe ich noch ein paar Rückfragen beantwortet und ich hoffe, dass das jetzt nicht mehr allzu lange dauert, damit wir endlich loslegen können. Der Plan ist, dass das Ding unter forumpiratenpartei.de laufen soll und damit wird dann auch das Syncforum so in mittlerer Zukunft abgelöst. Bei Redmine geht es jetzt auch ein bisschen weiter. Wir mieten uns da einen kleinen Server, eine VM, und wenn wir da auch den Datenschutz geklärt haben, können wir umziehen mit den Bestandsdaten. Dann habe ich noch ein bisschen Bio entwickelt und das war's. Ja, ich sehe schon Bastian am Mikro, der hat bestimmt eine Frage an dich. Ja, hinsichtlich des Syncforums. Also das Syncforum einfach abzuschalten, wird wahrscheinlich den nächsten Proteststurm auslösen. Also ist, man sollte es zumindest dann read-only haben oder irgendwie archivieren, dass die ganzen Beiträge, die über die vielen Jahre da aufgelaufen sind, dann noch lesbar bleiben. Also das, glaube ich, wäre das Mindeste, was man tun müsste. Und Serveranmietung, auch das löst natürlich Fragen aus hinsichtlich der Auftragsdatenverarbeitung auch bei dem Anbieter, und auch das muss geklärt werden, denn spätestens Ende Mai sind da ja neue Bestimmungen zu erfüllen, die alle binden, und da würde ich darauf bestehen, dass ihr das vorher klärt, bevor dann wieder das Geschrei losgeht. Dankeschön. Ja, Tobias? Ja, Carsten, du darfst auch. Entschuldigung. Was Bastian gerade ansprach, hatten wir, glaube ich, auch beim letzten Mal. Schön, dass du es nochmal erwähnst. Aber auch der Bundesvorstand hatte sich hinsichtlich des Abschalten des Forums schon mal geäußert, dass es nicht um das Abschalten erstmal ging, sondern um die Synchronisation. Also dieses Thema und auch, dass wir das mit Sicherheit nicht eben mal schnell löschen werden, ist nie in der Form irgendwie vorgesehen gewesen. Und das hatten wir bei der letzten Sitzung auch schon mal. Dankeschön. Ja, bitteschön. Gut, Tobias, wolltest du dazu noch was sagen? Ja, also das Sync-Forum bleibt dann als Forum bestehen unter newspiratenpartei.de und wird dann als Archiv dienen. Ob wir das dann vielleicht noch irgendwie umziehen, weiß ich nicht, aber ich denke, in erster Zeit wird es erstmal so bleiben, wie es ist. Und ja, das Abschalten, klar, dass wir die Beiträge nicht wegwerfen wollen, das ist ganz klar, das wäre echt schade drum. Okay, vielen Dank. Ja, und damit sind wir bei Petra. Schönen guten Abend, Petra. Ja, hallo und guten Abend. Ganz verschiedene Mamba-Sitzungen am Mitgliederbereich, und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, in der SG-Mitglieder läuft das im Moment eigentlich ziemlich gut und auch tatsächlich irgendwie bei vielen Landesgen 6, und da gab es teilweise auch ein paar technische Probleme, die haben wir aber, glaube ich, auch in großen Teilen in der letzten Zeit gefixt gekriegt. Dann war ich noch bei zwei Q-Treffen in der Mitte gewesen in Berlin, natürlich beim Verwaltungstreffen, UFO-Arbeitssitzung. Ja, und zum P-Shop wollte ich eigentlich noch mal extra was sagen, weil da habe ich mich in letzter Zeit noch mal ganz dahinter geklemmt, und wir haben ganz viele Antworten gekriegt, die auch einfach zu diesem 12er-Antrag vom BPT gehören. Und ich denke, da werden wir unsere Antworten dann auch noch kriegen, weil das läuft im Moment einfach doch viel besser. Das war ziemlich zäh, aber es läuft, würde ich jetzt mal sagen dazu, als Ergänzung zu dem, was Sebastian vorhin gesagt hatte. Ja, vielen Dank an dich. Habt ihr Fragen dazu? Das hört sich nicht so an. Damit bedanke ich mich bei meinen Kollegen für die Berichte. Und wir sind beim Tagesordnungspunkt 4, Anträge. Ich habe einen Antrag auf einen nicht öffentlichen Teil. Ich nehme an, der ist von Thomas. Dann frage ich jetzt einfach mal die Kollegen ab, beziehungsweise ich frage schlicht und ergreifend, können wir das Ding annehmen? Eigentlich ist er schon angenommen, weil Thomas, Carsten, ich und Lothar schon drinstehen. Machen wir also einen nicht öffentlichen Teil. Danny? Sonstiges Fragen an den Bufo jetzt? Ja, Moment, hetz mich doch nicht. Ja, dann ganz wieder Ruhe. Okay, das war dann auch der einzige Antrag. Und damit wären wir bei Sonstiges und Fragen an den Bufo. Da haben wir erstmal einen Werbeblock, das Hessen Campus. Wollte hier noch jemand was zwischendurch? Ja. Kurze Frage. Wieso liegen keine weiteren Anträge vor? Also hätte ich gerne eine kurze Erklärung zu, also warum das verschoben wird und heute nicht diskutiert wird? Das habe ich dir bereits geschrieben. In der Geschäftsordnung steht drin, dass wir die Anträge eine gewisse Zeit vorab brauchen, damit wir uns das anschauen können, um qualifiziert zu beantworten. Das Ganze lag gestern vor. Das ist für viele Vorstände nicht ausreichend Zeit, sich damit entsprechend auseinanderzusetzen. Das kannst du bestimmt auch verstehen, weil viele von uns auch noch einen Job nebenher machen, womit sie ihre Miete bezahlen. Und dann bleiben vielleicht dann irgendwie 2 Stunden, 3 Stunden mal noch zusätzlich zu dem, was man sonst noch im Geschäft macht. Und ich glaube, wir tun uns hier alle keinen Gefallen, wenn ein unvorbereiteter Vorstand über Anträge abschließt. Okay. Dann, also, das, aber wir sind dran. Ne? Wie viele Tage Vorlauf habt ihr dann jetzt demnächst? Ich verstehe die Frage nicht, was meinst du? Ja, also ich glaube, er möchte gerne wissen, wie viele Tage vorher er einen Antrag einreichen muss, damit er dann auf der nächsten Bundesvorstandssitzung behandelt wird. So habe ich das verstanden. In unserer Geschäftsordnung, die zu finden ist im Vorstandsportal, steht die Voraussetzung für Anträge. Die Anträge sollen den Namen eines Ansprechpartners halten. Das ist gegeben mit einem eben laut dieser GO zuständigen Vorstandsmitglied im Vorfeld besprochen werden. Das ist hier leider nicht der Fall. Und mindestens 6 Tage vor einer Vorstandssitzung vorliegen. Okay, vielen Dank. Okay, dann gehe ich jetzt über zum Werbeblock. Erstens, Hessen Campus 18.1 findet am 24. und 25. März in Marburg statt und hat dann wohl die Kampagnenplanung für die Landtagswahl zum Thema. Außerdem wird am 9. und 10.6. in Sömmerda der erste Bundesparteitag dieses Jahr stattfinden, zusammen mit der Aufstellungsversammlung für die EU-Wahl. Da bitte ich um rege Teilnahme. So, und damit wären wir jetzt bei den Fragen an den Bufo und Danny scharrt ja schon mit den Hufen. Ja, ich wollte mal fragen, ob es Neues von den NGO-Kontakten gibt. Und das noch eine zweite Frage, wenn es erlaubt ist, wie es aussieht mit dieser, jetzt probiere ich nichts Falsches zu sagen, mit der Ausrichtung der Piratenpartei, wo einmal dieser Blogbeitrag mit der Freiheit war und also wollte ich wissen, ob es da in die Richtung Neues gibt. Gut, ich gebe zunächst mal an Lilly wegen der NGO-Kontakte. Ja, wir haben da intern drüber gesprochen, über die Kontakte, finden das aber von der Sache her so ein bisschen ungerichtet. Und zwar in der Geschichte, dass es halt, wenn es jetzt ein Erstkontakt wäre, wäre das vielleicht gutes, also sozusagen eine gute Stichrichtung. Aber mit den meisten NGOs hatten wir ja mehr oder minder nochmal Kontakt, sodass wir da vielleicht nochmal versuchen werden, eher eine Möglichkeit zu finden, informell ins Gespräch zu kommen. Ich beispielsweise bin jetzt zu einer Veranstaltung eingeladen im April in Frankfurt am Main, wo auch jemand von Netzpolitik da sein wird. Das heißt, das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit, da den informalen Gesprächsfaden aufzunehmen. Werde ich natürlich auch machen, sodass dann beispielsweise so ein offizielles Anschreiben, was ja bisschen Schuss ins Blaue ist, entfällt. Wir würden uns aber auf jeden Fall freuen, wenn Leute, die zu diesen NGOs Kontakt haben, sich da dann auch vielleicht für uns verwenden würden, beziehungsweise als Vermittler oder Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Okay, vielen Dank. Für die zweite Frage zum Thema Ausrichtung und Freiheit gebe ich jetzt einfach mal an Sebulino, weil der da wohl am informiertesten ist. Entschuldige Nachfrage. Ich, könntest du bitte nochmal konkret sagen, dazu, wie das die Frage noch formuliert? Wie es weitergeht nach dem Beitrag? Richtig, und die Auswirkungen für die Ausrichtung und öffentliche Kommunikation der Partei. Also, um nochmal die Abfolge zu beschreiben, wir hatten bei der letzten Klausur zusammengesetzt und quasi das mit der Freiheit als wesentlichen Wert, den die Partei eigentlich verfolgt, der Partei zur Disposition vorgelegt. Auf der Marina wurde das von den Landesvorständen so im Großen und Ganzen auch bestätigt, differenziert und vertieft. Dass man sagen kann, es gibt einen gewissen gemeinsamen Konsens darüber, dass es das ist. Inwieweit das jetzt entsprechend sichtbar und nach außen getragen wird. Zum einen ist vor dem Hintergrund ja im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit betont worden, dass es hilfreich wäre, Beiträge, die auf der Webseite erscheinen, weil das jetzt Pressemitteilungen oder Beiträge als solches, ein bisschen in diesen oder bevorzugt dominant in diesem Verständnis oder in angemessener Wertschätzung, in Anführungsstrichen, zu framen. Also das, was auf der Webseite erscheint, damit gleichzeitig auch ausdrückt, wofür die Piraten stehen, nämlich in dem Fall die Freiheit, dass sich darin das widerspiegelt und deswegen im Zweifel nichts an den Dritten, der keine Ahnung hat, wofür wir eigentlich stehen, dass der auch zwischen den Zeilen rausliest, wo immer er Piraten sieht, das strotzt von vor Freiheit und dem Sehen und nach und Bedürfnis nach Freiheit. Ich denke, das ist eines der wesentlichen Merkmale, wo wir das dann unmittelbar nach außen tragen können. Zum anderen hilft das natürlich auch unter dem Fokus auf die politischen Themen, die wir betreuen und begleiten. Das ist natürlich dann auch vor allem in Landesverbänden. Für Hessen kann ich das am deutlichsten beurteilen, wo sich das dann widerspiegelt, was man dann da jetzt auch mal sich fokussiert im alltäglichen Politgeschehen und entsprechend kommentiert. Ebenfalls genauso, ja. Und ich glaube auch, oder würde es eigentlich als naheliegende Erwartung bezeichnen, dass bei der Ausgestaltung von Wahlprogrammen, sowohl in den Landtagswahlen als auch dann halt eben in der Bewegung, was man im Europaprogramm macht, ebenfalls Einklang findet als Grundschwingen, was unsere Partei vertritt, wofür wir dastehen. Okay, vielen Dank. Dann habe ich als nächstes Bastian, danach den Darkstar und dann Bali. Ja, ich komme mal zum ganz anderen Thema. Habe ich eine mehrteilige Frage. Da geht es um diese sogenannten Arbeitsgemeinschaften bei uns. Zurzeit fühle ich mich so ein bisschen wie auf der Suche nach dem Passierschein 38, weil ich mehrfach in Sitzungen gefragt habe und wurde jetzt schließlich, ich glaube, letztens erst hier an diese Vorstandssitzung verwiesen. Sie könne das dann nur beantworten. Nämlich, wer ist denn für AGs zuständig? Wir haben gehört, es gibt ein neues AG-Konzept, was beschlossen worden sei. Und man hätte mit allen AGs darüber gesprochen. Die seien alle einverstanden oder auch nicht. Jedenfalls tut sich mir ein rechnerischer Unterschied zwischen dem Begriff alle AGs und jedenfalls mir ist keine bekannt auf. Wie kann man das erklären? Dann habe ich gelesen, dass mit den Löschen der AGs im Wiki begonnen worden ist. Mit welcher Kompetenz geschieht hier der Eingriff in die Wiki-Struktur? Ich kann sonst, wenn es gewünscht ist, die Teilfragen nochmal wiederholen. Kriege ich noch zusammen. Das ist ein bisschen schwierig, wenn der Buschfunk etwas vermeldet, was so nicht stimmt. Für die AGs bin ich zuständig, kann man auch aus dem Vorstandsportal entnehmen. Es wurde kein AG-Konzept beschlossen. Es wurde in größerer Bandbreite eine Anfangsidee vorgestellt, und zwar auf der Marina im Januar. Insofern ist es natürlich verwunderlich, dass es jetzt erst durchgestellt wurde. Das ist schade, wenn die Vorstände das dann nicht so direkt rückmelden, wie das vorgesehen ist. Das ist ein Startaufschlag. Wenn ich persönlich nicht kann, dann jemand anders vom Vorstand, werden da mit den AGs weitersprechen, sind auch seit der Marina sozusagen Veränderungen hinzugekommen. Insofern wurde auch nichts im Wiki gelöscht, davon abgesehen, dass sich Wiki-Seiten verändern. Das ist natürlich normal. Wenn beispielsweise AG-Seiten seit 2012 offenbar nicht mehr verändert wurden und da der nächste Trefftermin eben mit einem Datum steht, was deutlich hinter 2018 zurückliegt, dann kann es natürlich sein, dass dort jemand was geändert hat, kann man aber sicherlich alles nachvollziehen. Ich persönlich habe da keinen Einblick, wer wann was warum ändert, aber dazu gibt's ja die History und ansonsten haben wir das ja immer mal wieder, dass Leute beantragen, irgendwelche Seiten zu ändern, weil da vielleicht persönliche Daten oder sowas drauf sind. Aber da gehen wir ja halt entsprechend mit um. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Nee, nicht. Die Nachfrage, also es gibt ja nicht Buschfunk, sondern es sind ja auch durchaus von dir Tweets und Mails, wo das drinsteht, wo du auch den Begriff Löschen explizit verwendet hast. Weißt du vermutlich selber oder hast du vielleicht dir entfallen? Und welche AGs, mit welchen AGs hast du denn gesprochen? Also es gibt ja eine Reihe aktive AGs, die Aufstellung ist bekannt. Ich kenne keine einzige, mit der du gesprochen hast oder mir ist vielleicht eine durchgerutscht. Deswegen würde es mich schon interessieren, mit wem da über eine AG-Struktur tatsächlich irgendwelche Gespräche ausgetauscht werden. Das ist mir auch herzlich egal, ob das auf einer Marina Kassel passiert. Es muss mit den Betroffenen vor allen Dingen geredet werden. Das ist, glaube ich, der wesentliche Teil, weil AGs sind nicht bestimmbar vom Bundesvorstand. Das sagte ich ja gerade, dass entweder ich oder der Bundesvorstand durch die AGs auch tingeln werden und uns da entsprechend auch das vorstellen werden. Aber da es, wie gesagt, ein erster Aufschlag ist, kann das ja noch gar nicht finalisiert sein in irgendeiner Art und Weise. Wie gesagt, ist auch nichts beschlossen. Das meinte ich auch mit Buschfunk. Von der Sache her werden wir dann sicherlich auch noch zu den AGs kommen, in denen du Mitglied bist und wo das vielleicht bisher an dir vorbeigegangen ist. Ja, es spricht ja hier auch, ich erlaube mir auch ein bisschen für andere AGs zu reden, weil wir ja da auch miteinander reden, alle 14 Tage in der Regel. Und da haben auch die anwesenden Koordinatoren von keiner Kontaktaufnahme gesprochen. Und ich wollte das hier mal klären. Und wenn das alles ein Zukunftskonzept ist und überhaupt nicht spruchreif ist, dann frage ich mich tatsächlich, wieso das als solches werblich verkauft wird. Dann haben wir jetzt aber Klarheit und wissen, dass das irgendeine Idee ist, die dann erst noch ausgearbeitet werden muss. Vielen Dank. Ich danke dir, lieber Bastian. Darkstar. Das war jetzt ein bisschen unglücklich. Ich habe doch noch mal eine Rückfrage zum Thema Freiheit. Die halte ich extra für wichtig. Ich hatte ja neulich schon mal den UFO befragt und der Carsten hatte dazu gesagt, dass aus seiner Sicht die Freiheit eigentlich was Grundlegendes ist. Weil so Werte wie Transparenz und Schutz der Privatsphäre und Partizipation, die können eigentlich nur folgen, wenn erstmal die gedankliche Freiheit vorausgesetzt wird, dass wir diese Werte erschaffen können. Da ist ja viel Wahrheit drin. Ne? Und wenn wir jetzt als Piraten meinetwegen bewerten sollen, dass irgendwo ein Schwein gemästet wird, dann können wir sagen, also es muss transparent sein, die Privatsphäre des Feindes muss geschützt werden und wir sollten darüber abstimmen, ob man Schweine messen soll. Das ist ja ein typisches Pirat-Statement dazu. Das macht für mich absolut Sinn. Wenn wir nochmal zum Thema Freiheit zurückkommen, dann gibt es die berühmte Aussage von, glaube ich, Tucholsky, hoffe, dass das so richtig ist, die Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. Und da würde mich mal eure Einstellung zum Thema Pressefreiheit interessieren. Wie seht ihr das? Wer möchte? Lilly? Ja, als jemand, der das mal gelernt hat, schließe ich mich natürlich da vollkommen dem Grundgesetz an und stehe hinter der Pressefreiheit, die im Grundgesetz niedergelegt ist. Wusste ich jetzt nicht, dass das eine Frage ist. Okay. Innerhalb der Piratenpartei. Jetzt verstehe ich die Frage allerdings auch nicht mehr. Also wir haben uns natürlich mit dem Begriff Freiheit beschäftigt, wie du selber gerade schon sagtest. Und den Bogen, den du jetzt schlägst zur Pressefreiheit, also niemand von uns stellt diese Pressefreiheit in irgendeiner Art und Weise in Frage. Vielleicht kannst du da mal konkreter werden, was genau du da meinst. Also im klassischen Staatsbilde ist ja die Pressefreiheit sozusagen das korruptionsverhindernde Element. Ne? Da legen wir als Demokratie einen relativ hohen Wert drauf. Und wenn wir das jetzt mal auf sozusagen unsere pirateninterne Debatte beziehen und sagen, Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden und erkennen das als wahr an, dann würde sich ja die Frage stellen, wer definiert denn innerhalb der Piratenpartei die Wahrheit? Und das ist eigentlich sozusagen der Kern meiner Frage. Wie ist denn die Ansicht des Vorstands dazu? Definiert der Vorstand die Wahrheit oder definieren alle Piraten die Wahrheit gemeinsam, zum Beispiel partizipativ? Was sind Gedanken dazu? Also ich kann ja auch jetzt nur erstmal sagen, ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir uns dazu positionieren. Entschuldigung, ich verstehe immer noch nicht, was das mit Pressefreiheit zu tun hat. Das sind Dinge, die meiner Ansicht nach irgendwo nebeneinander herlaufen. Aber Segulino wollte was sagen. Ja, ich denke, ich versuche es mal so gut zu beantworten, wie es geht, vor dem Hintergrund, wie ich es verstanden habe. Und da können wir uns dann ja da ein kleiner melden. Ich beschreibe es für mich und ich bin zuversichtlich, dass der restliche Vorstand das großen Maße ähnlich sieht. Keiner von uns würde per se annehmen, dass er für sich die Wahrheit gepachtet hat oder sie auch zwangsläufig kennt. Ich bin, wie wahrscheinlich die meisten oder alle anderen Vorstandsmitglieder auch, der Meinung zu wissen, was gut ist zu tun und was nicht. Wir achten aber immer darauf, verschiedene Argumente abzuwägen und das, was wir denken und vorhaben, regelmäßig abzuwägen. Das heißt, es ist immer ein Status quo, das wir als Wahrheit in dem Sinne, wie du es beschreibst, ansehen. Das kann sich aber aufgrund sich ändernder Informationslage auch ändern. Da sind wir, denke ich, auch alle zu Revisionen bereit und das halten wir auch durchaus für notwendig. Wer denn jetzt festlegt, was die Wahrheit ist in dem Sinn, also nachdem wir ja schon etabliert haben, dass es unseres Verständnisses da keine absolute Wahrheit gibt. Das Ganze basiert ja eigentlich als basisdemokratisches Konzept darauf, was eine gewisse Menge an Leuten gesagt haben, herzlichen Glückwunsch, ihr habt den Job und dürft Vorstand sein. Und wir jetzt unsere Rübe hinhalten für unser Verständnis dessen, was wir als Wahrheit betrachten. Also in dem Sinn sehen wir uns jetzt als diejenigen, als die Sprachrohre, oder diejenigen, die versuchen, diese Wahrheit herauszuarbeiten, wie wir sie sehen, und halt eben dann vielleicht auch lauter zu sagen, als andere in der Partei das sagen und sagen vielleicht auch können, weil es andere Möglichkeiten gibt, wobei ich das deutlich zu hinterfragen wage, wer jederzeit da was sagen möchte, weil du das auch in Bezug auf ein Korrektiv hast, der kann gerne einen eigenen Blogbeitrag schreiben und den durchs System diffundieren. Ich denke, da funktionieren die Netzwerke innerhalb der Partei bestimmt ganz gut. Wer allgemein Statements schreiben möchte, der kann das auch gerne mit der Flaschenpost beispielsweise diskutieren. Das ist ja auch immer ein interessanter Rahmen für beispielsweise Pro- und Kontra-Diskussionen und da sind auch alle herzlich zu eingeladen. Also deswegen bieten wir schon ein großes Maß an Meinungsvielfalt innerhalb der Partei. Die wird auch sehr aktiv gelebt, oft zum regelmäßigen Bedauern auch nicht nur als Diskurs innerhalb der Partei, sondern gleich nach außen gekehrt, wo wir auch vielleicht das eine oder andere halbgare und unüberlegte aufgrund unserer Niedrigschwelligkeit nach außen gepustet wird, manchmal auch vorschnell. Aber das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen eine oberflächliche, aber dafür breite Antwort auf die Frage, die vielleicht auch als solches nicht ganz klar war. Ja, vielen Dank. Ich würde ganz gerne dann bei Bali weitermachen, weil der wartet schon eine ganze Weile. Und mir wird das hier gerade ein bisschen zu breit. Ich bitte um Verständnis. Bali? Ich bin ganz genügsam und sage guten Abend. Guten Abend. Meine Sache ist ganz simpel. Es geht mich nur um einen Terminhinweis mit einer anschließenden Frage. Am 20.04. sind die Big Brother Awards bei mir in Bielefeld. Nur so nebenbei, ab 18 Uhr. Sollte sich, und ich schiele da nach Hannover, jemand von euch bewegen wollen nach Bielefeld und anschließend noch Zeit haben, würde ich anschließend in unserem Stammtischlokal natürlich noch was organisieren mit Hinweis darauf, oh, wir haben einen Vorstand dabei. Das als kleiner Hinweis, 20.04. Big Brother Award. Und wenn Pirat Süd schon mal sich gerade kurz gemeldet hat, wenn du natürlich anschließend zum Essen bist, die Kneipe hat länger auf. Vielen Dank. Ich notiere mir den Termin und sobald ich weiß, ob das in irgendeiner Form machbar ist, werde ich dich gerne informieren. Dankeschön. Gilt auch für die Zuhörer. Also wer kommt, sagt Bescheid, dann machen wir ein bisschen was in unserer Kneipe im Nordpol. Ich danke euch. Okay, danke dir. Butze. Kurze Frage. Ausschreibung BBT 18.2 wird es geben. Wer macht die Ausschreibung? Also mich hat noch keiner gefragt. Ja, Ausschreibung ist auch der Vorstand. Der Vorstand kann nicht nur lächeln und winken, der kann auch Ausschreibungen auf Vorstandsportal setzen. Okay, also die Antwort lautet, der Vorstand wird das ausschreiben, ist jetzt ein bisschen nachgeblieben, da hast du recht. Aus dem simplen Grund, weil wir denn doch mehr so lazarettartig unterwegs waren. Okay, gut. Gibt es dann noch sonstige Fragen an den Bufo? Das hört sich nicht so an. Thomas? Ja, Frage, wer ist zuständig für die Wahlen? Ich hatte da neulich mal jemanden gefragt, glaube ich aus der politischen Geschäftsführung, da bekam ich die Antwort, ich bin nicht zuständig. Deswegen mal ganz offiziell die Frage, wer ist zuständig für Wahlen, gerade EU-Wahlen? Ich weiß nur aus dem Kopf, dass ich drei bin. Das andere musst du die anderen nochmal fragen. Also das ist mal, ich bin die dritte Vertretung eigentlich. Okay, danke. Das hat er was. Um was geht's denn konkret, Thomas? Nein, EU-Wahlen, Ansprechpartner. Grundsätzlich erstmal der Vorstand. Es gibt Vorstand@. Also das, wenn du jetzt nichts Konkretes hast, dann gerne an Vorstand@. Und wir werden das entsprechend denn der auch gern verteilen. Der Vorstand ist der Ansprechpartner, wenn wir was zur EU-Wahlen haben. Ich hatte konkret nachgefragt, wer zuständig ist. Dran Nummer 3 weiß ich jetzt. Welcher? Ja, deswegen fragte ich, ob du was Konkretes hattest oder so. Deswegen. Dann natürlich, da gibt es auch konkrete Sachen, die ich aber nicht hier besprechen will. Das gehört in den Strategiebereich mit rein. Aber wer ist ansprechbar? Du kannst mich jederzeit ansprechen. Dann werde ich dich mal dazu ansprechen. Danke. Auch unheimlich neugierig. Mich interessiert das auch ganz doll mit der EU-Wahl. Also gerne immer. Und wie gesagt, ich bin im GO-Bereich 3, Wahlkampf. Deswegen mein Hinweis darauf, das an den Vorstand zu schicken, damit wir es dann entsprechend an die Verantwortlichen weitergeben können. Aber kein Thema. Danke. Okay. Kleiner Werbehinweis an der Stelle. Wir haben auf unserem Vorstandsportal alle Zuständigkeiten drauf. Jo. Okay. So, damit wären wir jetzt am Ende des öffentlichen Teils, den ich um 20:53 jetzt beschließe. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern und Fragestellern für die doch recht lebhafte Diskussion. Und freue mich dann auch schon aufs nächste Mal. Da wird dann vermutlich auch Carsten wieder durchs Programm führen. Der Vorstand wird dann sich jetzt mal in den geschlossenen Bereich begeben. Schlicht zwecks des geschlossenen Teils. Und ich mache die Aufzeichnung aus. Tschüss.